wolltest es so, dass wir vor die Hunde gehen. Und jetzt schreit für dich der Tod. Es sind kalte Blicke, die leeren Wolken starren, weil der Tod nur eine Ecke weiter wartet. Der König hat leider die Krone vergessen und wird gleich wieder zu einem kleinen Bauern. Die Welt geht unter weg vor die Hunde, ich werd sie vermissen, aber nicht bedauern. Öffne den Shampoos, mach noch ein Selfie, denn anstatt zu helfen, gehen sie lieber saufen. Schon okay, dein Kiffen bremst auf Dauer, alles dreckig hier wie in einem Kinderzimmer. So voller Müll, denn keiner macht mehr sauber, sogar Mutter, ne, ich würde in den Titten sauer. Der Druck steigt, wo sind die Träume hin, denn zu wenige wissen, was echte Freunde sind. Also geh ich allein, weil ich nicht folgen will, denn mein Papa will noch eine goldene. Auch wenn ich jung sterbe, trauert bitte nicht und tut mir einen Gefallen und trinkt nicht auf mich. Hab dein Auge auf alle die Fehler, die ich schon gemacht hab, und mach das besser, besser als ich. Weine nicht, denn du wolltest es so, dass wir vor die Hunde gehen. Und jetzt schreit für dich der Tod. Bitte weine nicht, denn wolltest es so, dass wir vor die Hunde gehen. Und jetzt schreit für dich der Tod. Versteckt sich hinter leichten Lächeln. Dein Feind und Freund wird heute leicht verwechselt. Nichts hat sich geändert, wenn mein Kaiser stirbt, weil die eigenen Brüder dir in den Rücken stechen. Gott weiß schon, warum ich auf der Erde bin und dass der Weg, den wir gehen, zu gefährlich ist. Trink einen Schluck aus dem Glas voller Hass und hoffe, ihr vertragt ihn nicht und geht dann endlich kotzen. Ich hab Steine, die Waffen im Genick getroffen. Sogar kleine Kiesel taten wirklich weh. Aber auch die Brocken haben mich nicht gebrochen. Die Kellauern, die ständig warten auf Wasser und Knochen. Versprechen werden dreimal am Tag gebrochen. Auch durch Kinderhände wird leider scharf geschossen. Das Leben stirbt und wird nicht leichter. Also tu nicht so, als wäre es einfach. Posten bald sogar Fotos von einem Leichnam. Also spar dir dein Mitleid und teil deine Worte, denn ich sehe auf Instagram all diese Scheiße und dadurch auch, dass du's geliked hast. Bitte weine nicht, denn wolltest es so, dass wir vor die Hunde gehen. Und jetzt schreit für dich der Tod. Bitte weine nicht, denn wolltest es so, dass wir vor die Hunde gehen. Und jetzt schreit für dich der Tod.